1. Warren Jesus in einem Ort betet und damit aufhört, bat in einer seiner Jünger, Herr, lehr uns beten, so wie Johannes sein Stühle gelehrt hat. 2. Et antwortet ihnen, wenn betet, sprecht, Vater, dein Name wird geheiligt. Dein Reich komme. 3. Gib uns täglich unser notwendiges Brot. 4. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldet. Und führ uns nicht in Versuchung. 5. Fu fort, wovon ihr hat einen Freund und Ginger mitternacht zu ihm, zu sagen, Freund, leher mir drei Brot. 6. Denn ein Freund von mir ist von einer Reise zu mir gekommen, und ich had nichts, was ich ihm anbieten konnte. 7. Word dieser Freund von drinnen antworten, mach mir kein Umstand, die Tür ist bereits verschlossen, mein kinder liegen bei mir im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und es dir geben. 8. Ich versichere euch, selbst wenn nicht aus Freundschaft aufsteht und ihm gibt, so word doch wegen seiner Beharrlichkeit aufstehen und ihm geben, was benötigt. 9. Deshalb sage ich euch, bittet, und es word euch gegeben werden, sucht, und werdet finden, klopften, und es word euch geöffnet werden. 10. Denn jeder, der bittet, empfangt, sucht, findet, und dem, der anklopft, word geöffnet. 11. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn der in ihm einen Fisch bittet, statt dessen ein Schlange geben? 12. Oder wenn ihm ein Ei bittet, wird ihm einen Skorpion geben? 13. Wenn die unvollkommen seid, denn ich wisst, wie man seinen Kindern gut gaben gibt, wie viel mehr wird dann der himmlisch Vater den Heiligen Geist denen geben, die in darum bitten. 14. Jesus trieb einen Dämon aus, der einen Mann stumm gemacht hat, und als der Dämon ausgefahren war, konnte der Stummi sprechen. 15. Die Menschenmengen waren taunt, doch einige von ihnen behaupteten, treib Dämonen durch Beelzebul aus, den Fürsten der Dämonen. 16. And wiederum versuchten in dem sie ein Zeichen vom Himmel von ihm verlangten. 17. Da ihr gedanken kanti, sagte zu ihnen, Jeds Rai, das in sich selbst gespalten ist, word verwustet, und ein Haus fällt über das ander. 18. Wenn also auch der Satan in sich selbst gespalten ist, why kann sein Rai dann bestehen? Behauptet J. ICH were Dämonen durch Beelzebul austreiben. 19. Wenn ICH aber Dämonen durch Beelzebul austreib, durch wenn treiben Daniel eigenen loot sie aus. Daher werden sie ihr Richter sein. 20. Wenn ICH jedoch Dämonen durch den Finger Gottes austreib, dann ist das Reich Gottes bereits zu euch gekommen. 21. Solange ein starker Mann, gut bewaffnet, sein Haus bewacht, ist sein Besitz sicher. 22. Kommt jedoch ein starker und besiegt ihn, so nimmt dieser ihm die Rüstung, auf die sich verlassen hat, und verteilt die Beute. 23. Wer nicht auf meiner Seite ist, der ist gegen mir, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 24. Wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlassen hat, sieht durch wasserlos Gegenden am Ruhe zu suchen, und die kein findet, sagt ich carry in mein Haus Zurich, ausdemich gekommen bin. 25. Und wenn Zurich kommt, findet es sauber gefegt und geschmackt vor. 26. Daraufhin holt sieben andere Geister, die schlimmer sind als selbst. Sie sehen ein und wohnen dort, so dass der Zustand Diocese Menschen am Ende schlimmer ist als zuvor. 27. Warren dies sagt, hab ein Frau aus der Mensch ihr Stimm und rief im zu, selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brust, und denen du Jesu genest. 28. Erwidet jedoch, viel mehr sind die selig, die das Wort Gottes horen und es bewähren. 29. Als sich die Menschenmengen versammelten, began zu sprechen, dies Generation ist ein Boast Generation, sie fordert ein Zeichen, doch es wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jonah. 30. Denn wie Jonah für die Bewohner Ninives ein Zeichen war, so wird auch der Menschen für dies Generation ein Zeichen sein. 31. Die Königin des Südens wird im Gericht mit den Mannen dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Oder, die Weisheit Salomo zu hören und hier ist jemand, der größer ist als Salomo. 32. Die Männer von Ninive werden im Gericht mit dieser Generation aufstehen und sie verurteilen. Denn sie taten Bussi auf die Predigt Jonas hin, und hier ist jemand, der größer ist als Jonah. 33. Niemand zündet ein Lampion, sie in einen verborgenen Winkel oder unter einen Scheffel zu stellen, sondern ersetzt sie auf den Leuchter, damit die Eintretenden das Licht sehen können. 34. Das Orges die Lupe deines Körpers. Wenn dein Orge klar ist, dann ist dein ganzer Körper hell, wenn es aber schlecht ist, dann ist auch dein Körper finster. 35. Achte daher darauf, dass das Licht in dir nicht zur Finsternis wird. 36. Wenn dein ganzer Körper hell ist und kein finstere Teilen im, dann wird er vollständig hell sein, vergleichbar mit einer Lampe, die dich mit ihrem Glanz erleuchtet. 37. Warren Jesus sprach, but in ein Pharisäer, bei im zu frühstücken, bjing hinien und setzte sich zu Tisch. 38. Der Pharisäer bemerkt jedoch verwundet, dass Jesus sich vor dem Essen nicht rituell gewaschen hat. 39. Der Herr sagt zu ihm, Pharisäer reinigt zwar das Ossi von Becher und Schüssel, doch ihr Inneres ist voller Raubgier und Bosheit. 40. Toren, hat nicht Dirgenage, der das Ossi geschaffen hat, auch das in ihr gemacht. 41. Gebt stattdessen das, was inwendig ist, als Almosen, und sie, dann ist als Rein für euch. 42. Wie he euch Pharisäen, den versentet mins, rauten jeds kraut, verniglassigt aber gerechtig keet und die lieb Gottes. Das ein solteter tun, one das ander zu unterlassen. 43. Wie he euch Pharisäen, den erleert die Ehrenplatz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Marktplatzen. 44. Wie he euch den side wie unkentlich Graber. Über die Dimension unwissentlich gehen und der Dirch unrein werden. 45. Einer der Gesetzeslehrer erwidert im Meister, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. 46. Aber sagt, auch ihr Gesetzeslehren wie her, denn beleidigt Dimension mit schwer zu tragenden lasten, rot aber selbst dies lasten nicht mit einem einzigen Fingeren. 47. Wie her juk, denn bort Grabmäler für die Propheten. Obwohl ihr Vata sie getotet haben. 48. Damit besuten billigt die Taten ihr Vata. Denn sie haben die Propheten getotet, und bort ihnen nun Grabmäler. 49. Die Schalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie toten und verfolgen. 50. Damit das Blatt aller Propheten, das sieht der Grundlegung der Welt vergossen wird, von dieser Generation gefordert wird. 51. Vom Blatt Abels bis zum Blatt des Zacharias, der Zwischen Alter und Tempel umkam. J.A.I.C.H. Sejuk, es wird von dieser Generation gefordert werden. 52. Wie heuk Gesetzeslehren, denn hat den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen, selbst seid nicht hineingegangen und hat Diogenogen gehindert, die hineinjähen Walton. 53. Als Jesus von dort wegging, begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, in Schof zu beobachten und in mit weilen Fragen zu bedrängen. 54. Dies taten sie in der Absicht, im ein Falle zu stellen und in Dirch sein eigenen Wort zu überführen.